Mein lieber Christoph, unsere Ergebnisse wurden gestohlen. Lisa Marie Buchfrau, die Dame mit der Baskenmütze, war mir von Anfang an suspekt. Sie gab zwar vor, als wüsste sie nichts, aber retrospektiv betrachtet kannte sie sich zu gut im Unterschlupf der Kultisten aus. So mutmaße ich nun, sie spielte ein doppeltes Spiel. Wer weiß, zu was sie nun dank unserer fehlenden Puzzlestückchen in der Lage ist. Wenn alle Rätsel gelöst sind, ist die Simulation nicht mehr vonnöten. Was hält sie davon ab, die Taschenuhr aus der Maschine zu nehmen und die Simulation abzubrechen? Es sei denn, sie käme nicht daran, doch log sie wahrscheinlich auch in Sachen Sicherheitsfreigabe. Nur gut, dass wir Aufzeichnungen über unsere Expedition haben. Wenngleich sie zwar die Originale hat, haben wir zumindest den Wortlaut und Skizzen diverser Gegenstände. Unlängst kamen Gerüchte auf, dass die Simulation immer instabiler werde. Dies fing angeblich mit dem Auftauchen eines mysteriösen Zaubererduos an, weshalb man einen Zusammenhang vermute. In Kürze soll sich das Beta-Team erneut in die Simulation begeben und versuchen, den angeblichen Zauberern auf die Schliche zu kommen. Ging ich bis zum Erhalt dieser Information doch davon aus, dass wir das Beta-Team waren, aber offenbarte sich nun, wir waren das nicht, sind wir der Organisation doch vollkommen unbekannt. Tatsächlich wurde kurz nach uns ein anderes Beta-Team in die Simulation entsandt und ja, es fand Hinweise. Allerdings warfen diese Hinweise mehr Fragen als Antworten auf, weshalb ich vermute, dass sie im Nachhinein von der Dame platziert wurden. Im Gegenzug mutmaße ich nun, dass die Dame zu den Kultisten gehört und letztere alles daran setzen werden, zu verhindern, dass die Fähigkeiten der Uhr entschlüsselt werden. Ferner vermute ich, dass die vermeintlichen Zauberer versuchen werden, die Simulation von innen heraus zu zerstören, und offenbar sind sie dazu auf dem besten Weg. Nichtsdestotrotz haben wir den Zugang zur Simulation verloren. Die Organisation hält uns für Betrüger und verweigert uns den Zugang, halten sie unsere Geschichte doch für eine Erfindung, zumal wir keine Beweise vorweisen können. Möglicherweise offeriert sich uns noch eine Chance. Wir hatten in der Simulation Briefe gefunden und wissen daher, wo sich Helene Höhenthal aufhielt. Dumm nur, dass wir sie nicht besuchen können, selbst wenn wir es in die Simulation schaffen würden. Doch was, wenn sich herausstellte, dass die entscheidende Frage nicht ist, wo sich Helene aufhält, sondern wann? Obgleich seitdem extrem viel Zeit vergangen ist, sollten sich noch Hinweise finden lassen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Höhentals keine hinterlassen hätten. Wenn ihre Briefe an Ernst es bis ins Jetzt geschafft haben, sollten es auch anderen Gegenständen gelungen sein. Betrachten wir nochmals die Zeitlinie. Irgendwann vor Christus, Paul strandet nebst Uhr in der Gruft und verstirbt. 100 vor Christus, Helene strandet ohne Uhr in Delphi. 1810, Helene, Ernst, Paul und die vierte Person finden Pauls Leiche in der Gruft. 1800 irgendwas nach 10, Helene portiert nach Delphi. Weiter, Paul portiert in die Grabkammer. 1820, die Uhr gelangt nach Experion ins Forschungszentrum der Höhentals. 1824, durch Zufall eröffnet sich im Zusammenspiel der Uhr mit Experimenten der kürzlich entdeckten Elektrizität ein Portal in eine Simulation. Wie und warum gelangte die Technologie ausgerechnet in eine Taschenuhr? Helene hatte sie hingegen nicht. Die Uhr drohte stehen zu bleiben. So aktivierte Helene die Uhr durch Drehen der Krone, Energie wurde frei, stärker, intensiver als zuletzt, sie erlitt unangenehme Schmerzen, fiel kraftlos zu Boden und verlor das Bewusstsein. Mutmaßlich durch die Zerlegung des Körpers in Atome und den Transport durch die Zeit. Sie erreichte den Apollo-Tempel in Delphi nur mit der Kleidung am Leib im 1. Jahrhundert vor Christus, arrangierte sich mit dem dortigen Leben und dem Orakel von Delphi und starb mutmaßlich auch dort. Paul fand die Uhr, zog sie auf und strandete in der Gruft, wo er verstarb. Bei der Expedition fand er seine Leiche und erkannte dies am Schlüssel des Zimmers Nummer 5. Es scheint somit eine Zeitschleife zu geben, doch warum konnte Paul die Gruft nicht verlassen? Er war schließlich noch im Besitz der Uhr und diese hatte Energie. Derzeit schreiben wir Juni 1824. Die Uhr treibt derzeit noch die Simulation an, sprich, sie befindet sich noch im Hier und Jetzt. Erneut stellt sich die Ausgangsfrage. Wie und warum gelangte die Technologie ausgerechnet in eine Taschenuhr? Bei näherer Betrachtung ist das wieder einmal die falsche Frage. Korrekt müsste sie heißen, wann und warum gelangt die Energie in die Taschenuhr? Weder zur Zeit der Pharaonen noch zur Zeit des Orakels von Delphi gab es Taschenuhren. Sie wurden vielmehr um das Jahr 1500 herum erfunden. Dies wiederum bedeutet, dass diese Taschenuhr möglicherweise schon jetzt existiert, die Technologie jedoch noch nicht darin enthalten ist. Die einzige Alternative wäre, dass es zwei Taschenuhren gäbe, beziehungsweise sich dieselbe Uhr zeitgleich in derselben Zeit, aber an unterschiedlichen Orten befände. Ob diese Tatsache möglicherweise ein Paradoxon erzeugt, welches für den baldigen Zusammenbruch der Simulation ursächlich sein könnte? Und wer verbirgt sich hinter den ominösen zwei Zauberern? Sind es gar die Höhentals selbst, die zu retten versuchen, was zu retten ist? Da Paul Elster Helenes Brief aus Griechenland besaß, wer sagt, dass die Höhentals in Unkenntnis über ihn waren? Vielleicht erreichte er sie gar vor Gründung von Experion und stellte den Auslöser ihres Forschungsdrangs dar, was zudem Helenes Interesse am Orakel von Delphi erklären könnte. Möglicherweise ist dieses Paradoxon viel tiefgreifender als jegliche menschliche Vorstellung und beträfe das Universum als Ganzes. Und vielleicht muss die Simulation aus sich heraus enden, um den Fortbestand des Universums zu garantieren. Fragen über Fragen. Paul Elster schrieb, die Uhr sei für sein Verschwinden ursächlich, doch die Welt sei noch nicht bereit. Warum genau ist die Welt noch nicht bereit? Vielleicht war ihm bewusst, dass die Taschenuhr erst in der Zukunft mit der Zeitreisetechnologie ausgestattet werden wird. Einer Technologie, die in 1820 mehr als verfrüht und deplatziert wirkt, wo die Menschheit doch noch an Zauber und Magie und Götter glaubt. Nichtsdestotrotz schien er später erkannt zu haben, dass seine Leiche in der Gruft aufgefunden wurde, ja, dass das Finden seiner Leiche in der Gruft zu einem Paradoxon führte. Die Gruft am Fuße der Cheops-Pyramide. Sarkophage, Mumien und sein Skelett bekleidet mit seinen Klamotten der 1800er nebst seiner goldenen Taschenuhr mit Nachtfalter auf dem Deckel und einer bis heute unbekannten Energie. Andererseits konnte er beim Fund der Leiche noch nicht wissen, dass er sich selbst fand. Kam ihm diese Erkenntnis in der Stadt, als er im Besitz der Uhr war und erstmals plante, sie zu benutzen? Hatte er die Kleidung schon, die er in der Gruft trug, oder erstand er sie kurz zuvor und wählte er mit Absicht Zimmer Nummer 5, als er den Schlüssel im Hotel erkannte? War es gar eine selbsterfüllende Prophezeiung oder gar ein Missverständnis aus der Sache selbst? Schließlich wurde ein bekleidetes Skelett mit dieser Uhr gefunden. Wurde zweifelsfrei bewiesen, dass es tatsächlich Elsters Skelett war, oder stützte Elster seine Erkenntnis lediglich auf Indizien? Vielleicht war es jemand anderes, der zufällig die gleiche Kleidung trug, die Elster just zu diesem Zeitpunkt plagiativ erstand, weil er annahm, dass er sie tragen müsse. Was jedoch quasi einem Suizid gleichkäme, denn wenn ihm klar war, dass sich sein Schicksal in einer Gruft erfüllt, warum sollte er die Uhr benutzen und wie passt der Zimmerschlüssel in diese Theorie? Wollte Elster gar dafür sorgen, dass die Zeitmaschine nicht in falsche Hände geriete und versuchte, ungeachtet seines eigenen Schicksals, die Uhr in eine Zeit zurückzuversetzen, in der diese Gefahr nicht bestand? Schließlich wusste er um Zeit und Ort des Grabs, obgleich ihm bewusst war, dass er sich selbst finden werden würde, er jedoch die Hoffnung hegte, auch in der neuen Schleife richtig zu entscheiden und das Richtige zu tun. Tatsächlich erscheint diese Variante als die plausibelste, wenngleich sie mit Fairnessen gespickt ist. Was, wenn Helene in der nächsten Runde nicht versuchte, die Uhr aufzuziehen oder sie gar mitnehme, weil die Zukunft nicht vorherbestimmt ist? Oder reiste Helene gar nicht zufällig nach Delphi, sondern wurde von Paul beseitigt, der ihre angeblichen Briefe an Helmut selbst schrieb, bevor er sein Schicksal besiegelte? Dies wird sich nur auf eine Weise beweisen lassen. Wir müssen eindeutige Hinweise auf Helenes Anwesenheit in Griechenland finden. Auf andere Weise wird sich dieses Rätsel im Hier und Jetzt nicht lösen lassen. Ich suche dich in Bälde auf. André. Herzlich willkommen hier im Forschungsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 200. Yay! Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Einige der Inhalte des Briefes von André an seinen Bruder Christoph kommen der geneigten Hörerschaft möglicherweise seltsam bekannt vor. Nur Zeit und Namen wollen nicht so ganz passen. Nichtsdestotrotz hat der Fall unser Interesse geweckt und wir tauchten ein in ein Geflecht aus Verschwörungen in Zeit und Raum. Die Akte Nachtfalter. Sibylle sitzt auf dem Dreifuß im Adyton, dem verborgenen Ort im Untergeschoss des Tempels, und atmet ruhig das süße aromatische Pneuma des Spalts. Sie ist in Trance. Wie schon zu vielen früheren Gelegenheiten sind Pilger aufgestiegen und haben dem Hohepriester ihre Fragen gestellt, die er nach und nach an Sibylle weitergeben wird, sobald es soweit ist. Sibylle wiegt sich auf dem Hocker leicht hin und her und beginnt zu summen, woraufhin der Hohepriester am Zugang seine erste Frage stellt. Sibylle erhebt sich vom Dreifuß. Mit tiefer, gutturaler Stimme ergeht sie sich in einem Wortspiel. Als sie endet, stellt der Hohepriester die nächste Frage. So geht es in einem fort. Langsam dreht Sibylle auf, beginnt zu tanzen, singt ihre Antworten, hüpft herum. Immer kryptischer werden ihre Antworten, immer wilder, fast ekstatisch ihre Bewegungen. Sie beginnt zu sabbern, zu geifern, während der Prophetei versucht, ihre Antworten zu entschlüsseln, die er den Fragenden in Hexameterpoesie zur Verfügung stellt. Irgendwann bricht sie zusammen, liegt sabbernd auf dem Boden und brabbelt wirres Zeug. Der Hohepriester schließt den Tempel und Sibylle wird aus dem Raum gebracht. Sie schläft, während ihr Körper die Drogen abbaut, die Mischung aus Ethan, Methan, Ethylen, Benzol aus dem Spalt und diverser Pflanzenstoffe, die sie zu sich nimmt, um sich in Trance zu versetzen. Helene kommt aus ihrem Versteck. Sie ist benommen von den Dämpfen aus dem Spalt und dem Rauch der Fackeln an der Wand, die den Raum spärlich erhellen. Als Archäologin war ihr klar, wo sie sich befand, aber zu sehen, welch Martyrium jede Pythia durchstand, war fast zu viel für sie. Jeden Tag in diesem Raum, immer high bis zum Zusammenbruch. Wie lange kann ein Mensch das durchstehen? Es ist tiefe Nacht, als sie sich nach oben in den Tempel und unbemerkt nach draußen schleicht. Helene bemerkte ihren Irrtum schon am nächsten Tag, als das Orakel stumm blieb. Tatsächlich sprach Sibylle oder Pythia, wie man sie hier nannte, nur am siebten Tag eines jeden Monats. Es hing von einer Ziege ab, wie Helene während ihres Aufenthalts in Delphi lernte. Des Öfteren mischte sie sich unter die Pilger, die sich zum Tempel aufmachten, um das Orakel um Rat zu fragen oder enttäuscht umkehren mussten, weil der Tempel geschlossen wurde oder das Orakel ganz ausfiel. Wann genau sie Kontakt zu Pythia erlangte, ist nicht überliefert, doch muss es irgendwann geschehen sein, denn im Original des Dialogs De Divinatione des Marcus Tullius Cicero findet sich etwas, was man in den Abschriften üblicherweise vermisst. Den Hinweis auf einen Brief einer Frau Helena, der ein anderes Licht auf die Erdspalte im Adyton warf. Es seien nicht nur die Dämpfe, es seien die Stimmen, die Pythia hörte, wenn ihr Verstand in die Trance abdriftete. Stimmen aus einer anderen Zeit. Pythia wisse, was die Zukunft bringe, doch spreche sie stets nur in kryptischen Rätseln, hätte man sie bei der Wahrheit doch für irrsinnig gehalten. Sie rede nie von dem, was nachts in ihren Träumen wiederkehrte und sie so manches Mal aus ihren Träumen schrecken ließ. Der Riss gehe weit über die bekannte Welt hinaus. Es sei ein Riss durch die Zeiten. In die Zukunft, genauer gesagt. Pythia sah tatsächlich in die Zukunft, denn der Riss war ein Portal zu einer Straße auf ihrem Zeitstrahl. Vereinfacht gesagt. Pythia atmete nicht nur die Dämpfe aus dem Boden, sondern auch gleichermaßen Partikel des Ereignishorizonts. Das machte sie empfänglich für das, was dahinter lag. Dies ohne ihn zu durchschreiten, was wohlgemerkt auch unmöglich gewesen wäre, da der Riss viel zu klein war. Die geneigte Hörerschaft wird nun denken, Zeitstrahl, das ist ja so eine gerade Linie, die fängt hier an und reicht in die Unendlichkeit. Gedanklich schön, aber falsch. Der Zeitstrahl ist unter Umständen auch vergleichbar einem Leporello, einem im Zickzack gefalteten Papierstreifen. Selbst zeitlich weit entfernte Ereignisse liegen so räumlich eng nebeneinander. Albert Einstein hat das in der Theorie verstanden. Trotzdem sind zwei Fragen offen. Erstens, wie können Menschen physikalisch in der Zeit reisen? Und zweitens, wie kam die Energie dazu in die Uhr? Zäumen wir das Pferd von hinten auf. Am Anfang war der Riss. Wieso, warum, weshalb ist zunächst unerheblich. Er ist da. Eine Theorie ist, dass er das schon immer war. Er endete unter der Erdkruste bis zu jenem Beben, als der Spalt entstand und die Energie den Weg zur Oberfläche fand. Eine andere Fraktion ist der Ansicht, die Erde sei von jeher eine Dyson-Sphäre, eine Megastruktur um ein schwarzes Loch. Setzt man dazu die Bibel in Kontext, erhält man die ultimative Erklärung. Gott oder Götter erschufen eine Megastruktur um ein winziges schwarzes Loch. Diese Megastruktur, heute Erde genannt, ist uns wohl bekannt. Sie verirrte sich auf ihrer Reise in unser Sonnensystem und verfing sich auf ihrer jetzigen Bahn um die Sonne. Problem? Je kleiner die schwarzen Löcher, desto schneller zerstrahlen sie. Das heißt, je mehr Masse das schwarze Loch verliert, desto instabiler wird es. Dies hat Auswirkungen auf die umliegende Megastruktur und manchmal leidet die strukturelle Integrität und dann gibt's dort einen Riss oder ein Erdbeben oder die Struktur zerbricht ganz. So weit sind wir aber noch nicht, denn das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Der Riss könnte aber damit in Verbindung stehen und der Ereignishorizont, denn wer weiß schon genau, was so ein schwarzes Loch neben Masse und Teilchen alles einsaugt. Krümmt es gar die Raumzeit? Oder multiple Zeitstrahlen und faltet sie zu verschachtelten Leporellos? Genaues weiß man nicht, aber es taugt zumindest als Arbeitshypothese. Also nehmen wir einfach an, Annahme 1, die Erde ist eine Megastruktur um ein kleines schwarzes Loch. Trotzdem sind immer noch die zwei Fragen offen. Erstens, wie können Menschen physikalisch in der Zeit reisen? Und zweitens, wie kam die Energie dazu in die Uhr? Was die Energie in der Uhr nicht ist. Masse aus dem schwarzen Loch, denn dann wäre die Uhr nicht nur überaus schwer, sondern würde auch extrem strahlen, was dem menschlichen Körper mit Sicherheit abträglich wäre, denn je kleiner ein schwarzes Loch ist, umso höher ist seine Temperatur. Damit steigt auch die Hawking-Strahlung, es verdampft umso schneller, bis die Masse unter 1 Million Kilogramm, das ist 1 × 10^6, gleich 1000 Tonnen fällt. Dann explodiert es angeblich. Tja nun. Nur zum Verständnis. Ein schwarzes Loch mit der Masse der Erde hätte einen Durchmesser von ungefähr 1 Zentimeter. Die Masse beträgt um die 5,9722 × 10^24 Kilogramm. Das sind 5,9722 Trilliarden Tonnen. An was Einstein angeblich nicht glaubte, war die Existenz von schwarzen Löchern, nebst der absonderlichen Vorstellung, dass die Zeit an der Oberfläche oder besser gesagt der Außengrenze eines schwarzen Lochs stillsteht und in seinem Innern sogar schon die von außen nicht zugängliche Zukunft existieren könnte. Der Brite Sir Roger Penrose schon. Nicht nur deshalb wurde er 2020 für die Erforschung von schwarzen Löchern und für seine Beiträge zur allgemeinen Relativitätstheorie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Daher liegt nahe, dass die Energie, die die Uhr antreibt, mit dem schwarzen Loch zusammenhängt bzw. daraus gespeist wird. Das beantwortet die zweite Frage zwar nicht, aber erweitert unsere Arbeitshypothese, die nunmehr lautet: Die Erde ist eine Megastruktur um ein kleines schwarzes Loch, welches die Taschenuhr mit einer Art Energie speist. Bleiben trotz allem noch die zwei offenen Fragen. Erstens, wie können Menschen physikalisch in der Zeit reisen? Und zweitens, wie kam die Energie dazu in die Uhr? Und mit dieser Bombenunkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 200 vom 29.08.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Apropos gewogen. Gern lasse ich abschließend diejenigen zu Wort kommen, die mir anlässlich dieses Konservenjubiläums einen Kommentar zukommen ließen. Als erstes der Christian, alias Oboman, sprich Mr. Umwomukum himself. Hallo TJ, hier ist der Oboman. Ich gratuliere ganz herzlich zur 200. Folge von Dosenhausen Radio Konserven, irgend sowas in der Richtung. Damals beim Umwomukum haben sie immer gesagt, Umwomukum kann man nicht aussprechen, aber mit den Dosen, da komme ich immer noch ein bisschen durcheinander. Ja, 200 Folgen seichte Unterhaltung mit wunderbaren Wortspielen, mit Wortwitz, mit Hintersinn. Ich genieße das immer sehr, sehr, sehr. Und auch die musikalischen Einlagen, die selbstproduzierten elektronischen musikalischen Einlagen, höre ich mit Interesse und meistens auch mit Genuss. Was die Wortspiele betrifft, ich hatte mich zu einem Wortspiel hingerissen kürzlich beim Frank Backhaus in seinem Podcast. Eigentlich war es ein Versprecher in meinem Podcast. Daraus habe ich einen kleinen launigen Audiokommentar gemacht und daraus hast du, Frank, eine ganze Folge mit permanent diesem kleinen Wortspiel gebastelt. Sensationell. So ist Podcast, wie sich aus so einem kleinen Versprecher sowas ergeben kann. Ich grüße dich aus Spanien. Ich sitze hier vormittags vor meinem Wohnwagen. Der Wasserkessel ist dabei zu kochen und das gab mir Zeit, dir zur 200. Folge zu gratulieren. Liebe Grüße, der Oboman. Vielen lieben Dank. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder stickst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.